zusammen. Na, ein kleiner Gruß noch zum Wochenende? Ja, warum auch nicht? Ne? Ich meine, kann man ja mal machen, wenn das Zeug sowieso hier rumsteht. Ja. Also in der letzten Folge, da ist irgendwas richtig schief gelaufen mit dem Sound noch, gell? Habt ihr gehört? Ja, habt ihr wahrscheinlich gehört. Aber ihr wart alle so nett, nichts dazu zu sagen, oder? Jo, vielen Dank. Hab ich selber gehört. Irgendwie ist da noch irgendwo auf der ganzen Verarbeitungsweg noch irgendwas schief gelaufen. Naja, lasse ich jetzt drauf. Also das Ganze nochmal hoch und runter ruppen. Ja, aber die Originaldatei überhaupt gar nicht mehr. Kann ich nicht mehr nacharbeiten. Ist es so, ja. Jo, hab nämlich hier ein bisschen auch mal rechnertechnisch aufgeräumt, ne? So, kennst du, oder? Neue Festplatte gekauft, so eine USB und dann mal ein bisschen Datensicherung betreiben. Wichtig, Datensicherung ist immer wichtig, aber genau die Datei von gestern, die habe ich dann irgendwie schon weggehabt, weil ich dachte, ist ja alles oben, passt ja alles. Habe aber auch nur mit diesen kleinen, hier vom Handtelefon mit den Kopfhörern dagegen gehört. Ich glaube, das ist bestimmt auch noch ein Tipp, ne? Dass man was Gescheites hat, um die Aufnahme nochmal test zu hören. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Müsste jetzt nicht gerade die Yamaha NS10 sein oder irgendwas, aber irgend so was Kleines, Schnuckeliges, um dann nochmal anzuhören, wie das dann wirklich klingt, das wäre auch eine Idee, ne? Also Postproduktion. Kann man noch einiges dazulernen hier im Labor. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß damit und heute Freitag, da passiert nicht mehr viel, würde ich meinen, oder? Sehen wir alle zu, dass wir die Arbeit noch ums Eck kriegen, wollte ich jetzt sagen. Über die Runden kriegen, sagt man, ne? Naja, irgendein geometrischer Körper war es. Ja, und dann kommt das Wochenende. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mache. Ganz viel Zeit wieder. Kann wieder irgendeinen Blödsinn machen. Naja, ihr werdet es vielleicht hören. Also, in diesem Sinne, liebe Grüße, der Klaus.